Andacht vom 10.11.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Fragen und Antworten mit Reinhard und Matthäus. Ratet, was wir heute machen. Wir beantworten eure Fragen. Heute darf Matthäus sich seine Fragen selbst aussuchen. Ich sage euch, warum ich beschlossen habe, einmal pro Woche eure Fragen zu beantworten. Das ist eine gute Art, etwas zu lernen. In der hebräischen Kultur lernten die Menschen viel, indem sie fragten. Das läuft in unserer Kultur eigentlich ziemlich falsch. Ich denke, Fragen und Antworten sollte den Hauptteil des Lernens ausmachen. Paulus und Petrus taten das. Es gab eine Interaktion zwischen den Lehrern und ihren Schülern. Das machen wir hier. Wir tun unser Bestes, eure Fragen zu beantworten, und wir lernen selbst dabei. Wir denken nicht, dass wir die absolute Wahrheit kennen und alles wissen. Wir respektieren, wenn jemand anders denkt. Wir wissen, dass wir vor 5 Jahren manches auch anders gesehen haben. Das ist unser Weg mit Jesus. Wir tun unser Bestes nach unserem Verständnis und dem Verständnis der Bibel. Aber ihr müsst euch selbst auf den Weg machen und studieren. Ihr braucht euch niemals schlecht fühlen, wenn ihr etwas anders versteht. Niemand liegt einfach falsch oder richtig. Paulus sagte, die Menschen sollten es überprüfen, und sie taten das. Sie gingen heim und überprüften anhand der Schrift, ob das stimmte, was sie gehört hatten. Ich finde das sehr gut. Mach das! Hier haben wir eine lustige Frage. Nimm es mir nicht übel, so etwas habe ich noch nie überlegt. Die Frage lautet: Was macht die Engel traurig? Die Antwort von Reinhard: Ich kenne keine Stelle in der Bibel dazu. Ich habe also keine Antwort aus der Schrift, aber eine eigene Überzeugung aus meinen Erfahrungen mit Engeln. Was die Engel traurig macht, ist, wenn wir mit ihnen nicht interagieren. Gott hat die Engel geschaffen, dass sie uns Menschen dienen. Doch wenn ich sie aufgrund meiner Ignoranz oder meines Unwissens oder meiner Einstellung nicht in Anspruch nehme, das macht sie traurig. Denn sie wurden für mich bestimmt und dürfen nichts für mich tun. Das macht sie traurig. Nächste Frage: Wie kann ich im neuen Bund leben? Antwort von Reinhard: Diese Frage werde ich hier nicht beantworten, es würde zu lange dauern. Außerdem habe ich zu diesem Thema ein Buch geschrieben und es gibt meine Seminare dazu kostenlos im Internet. Nächste Frage: Wie kann ich die Beziehung zu Gott leben? Antwort von Reinhard: Das beantworten wir auch nicht. Wir nehmen gerade einen 11-teiligen Kurs zu diesem Thema auf. Er ist kostenlos. In ein paar Tagen wird er überall online sein. Nächste Frage: Warum werden Menschen mit einer Behinderung geboren? Antwort von Matthäus: Diese Frage hängt zusammen mit der Vorstellung einer sündhaften Natur. Es geht aber nicht darum, ob diese Menschen oder ihre Vorfahren gesündigt haben. Ja, die menschliche Natur heutzutage ist korrumpiert. Wenn man jetzt von der sündhaften Natur des Menschen ausgeht, denkt man, die Behinderung sei die Folge der Sünde. Wenn ein Mensch zum Beispiel mit einem genetischen Fehler geboren wird, sieht man dies als Konsequenz der sündhaften Natur der Menschen. Jesus brachte uns eine himmlische Sichtweise. Bei dem blind geborenen Mann fragten die Jünger, wer gesündigt habe. Und Jesus sagte: Niemand. Er war blind geboren, damit die Herrlichkeit Gottes offenbart wird. Die Ehre Gottes soll sich zeigen. Deshalb ist jede Person, die in irgendeiner Weise nicht perfekt ist, eine Möglichkeit, Gottes Herrlichkeit zu offenbaren. Nächste Frage. Eine gute Frage. Eine, die ich aus meinem Herzen beantworten werde. Die Frage lautet: Wie kann ich nicht erschüttert werden durch die Bosheit und das Böse um uns herum? Antwort von Reinhard. Ich denke an meine prophetische Gabe. Gott schuf mich sehr sensibel. Ich werde auch von Dingen berührt, die andere Leute nicht einmal wahrnehmen. Ich fühle Dinge sehr tief. Ich habe selbst schon so sehr gelitten unter all dem Bösen um uns herum. Dann habe ich mich selbst verurteilt, weil ich so übersensibel bin. Dann habe ich gelesen, dass Noah unter dem Bösen um ihn herum auch litt. Das steht in 1. Petrus 3,20. Ich leide auch darunter, ich kenne das, aber höre, es gibt einen Unterschied, ob du darunter leidest oder dadurch erschüttert wirst. Das hat mir wirklich geholfen. Was kannst du tun, um nicht erschüttert zu werden? Meine Lösung ist sehr einfach. Ich bete, Herr, lass mich bitte immer deine Sicht der Dinge und Menschen sehen. Seither sehe ich die Menschen nicht mehr als böse Menschen oder Feinde, sondern als Objekte, die ich mit Gottes Liebe lieben kann. Plötzlich werde ich die Lösung gegen das Böse und bin nicht erschüttert davon. Ich kann die Liebe Gottes zeigen. Ist das Böse gut? Sicher nicht. Die Bibel warnt uns, das Böse gut zu nennen. Aber was geschieht, wenn das Licht mitten in der Dunkelheit erschüttert wird? Dann gibt es keine Hoffnung für die Finsternis. Ich sehe die Menschen nun aus Gottes Blickwinkel. Sie brauchen Erlösung. Meine Stärke ist Jesus, nicht meine Umstände. Und ich wage es nicht, selbstgerecht zu sein, denn das ist es, was zur Erschütterung führt. Das ist böse, ich bin gut. Solch eine Denkweise wird dich zu Fall bringen. Ich sagte öfter, wenn es nur für die Gnade Gottes sei, würde ich die bösesten Menschen lieben. Das hat mir sehr geholfen. Viele Christen fragen das: War es Jesus, der den Namen des Paulus veränderte? Antwort: Die Schrift erwähnt einen Mann namens Saulus. Später wird er Paulus genannt. Die Apostel nennen ihn so. Die Menschen denken, dadurch wird das Leben dieses Mannes vor und nach seiner Bekehrung beschrieben. Oder seine Persönlichkeit veränderte sich durch die Bekehrung und er nahm einen anderen Namen an. Oder aber, dass die Apostel seinen Namen änderten, damit die Christen sich nicht vor Saulus fürchteten. Es ist viel einfacher. Saulus ist hebräisch. Auf Griechisch heißt der gleiche Name Paulus. Es ist, als ob Matthäus, der Matthäus heißt, und auf Englisch wäre er Matthew. Es ist nur eine kulturelle und linguistische Veränderung des Namens, denn Paulus lebte in Jerusalem und verfolgte die Kirche Christi. Dort wurde er Saulus genannt. Als er für Christus unterwegs war, hatte er mit griechisch sprechenden Menschen zu tun und die nannten ihn Paulus. Nächste Frage. Hilf mir. Antwort von Reinhard. Tut mir leid, das kann ich nicht. Erstens weiß ich nicht, was du brauchst. Zweitens kann ich dir nicht einfach helfen. Du musst mit Jesu Hilfe deine Lösung für dein Problem finden. Ich habe eine Vermutung. Die Kirche sagt, sie sei die Autorität. Aber die Bibel sagt klar, dass wir uns zuerst um unser eigenes Haus und unseren persönlichen Glauben kümmern sollen. Wenn nun die Kirche deine Autorität ist, vielleicht bekommst du von deiner Gemeinde Hilfe. Wenn du in keiner Gemeinde bist, wie willst du ein Christ sein oder von irgendwoher außerhalb Hilfe erhalten? In den kommenden Tagen, wenn alles noch schlimmer wird und es wird nicht mehr besser werden, musst du ganz nah an Jesus bleiben und ihm vertrauen und eng mit deinen Glaubensgeschwistern gehen, denn wir kümmern uns umeinander. Das lehrte uns das Neue Testament. Eine Institution, der du 10% gibst, wird sich letztendlich nicht um dich kümmern. Die meisten dieser Kirchen werden geschlossen werden und dein Geld wird für unterschiedliche Zwecke verwendet werden. Doch du wirst nichts davon sehen. Gestern las ich, dass 90% aller Gelder in den Kirchen in die Gebäude und in die Gehälter der Pastoren gesteckt werden. 90%! Das Neue Testament schreibt nichts darüber. Denk darüber nach. Ihr müsst mit dem Leib Jesu verbunden sein, nicht mit einer Institution. Dann müsst ihr nie um Hilfe bitten, denn wenn ein Mitglied leidet, leiden alle. So ist es leicht, füreinander zu sorgen. Nächste Frage, eine gute Frage. Können Glaube und Zweifel im selben Menschen sein? Antwort von Matthäus. Ich denke, dass Glaube und Zweifel zu einem Konflikt im Herz führen können. Sie können nicht koexistieren, also in Harmonie miteinander in dir sein. Ich glaube, dass du in unterschiedlichen Momenten entweder aus Glauben oder aus Zweifel handelst. Ich habe festgestellt, dass viele Menschen ein Herz voller Zweifel haben. Doch sogar wenn Menschen ein zweifelndes Herz haben, kann es geschehen, dass sie in Momenten des Glaubens anders handeln. Aber wenn ihr Herz ein zweifelndes Herz ist, werden sie nicht im Sieg leben. Ebenso wird ein Mensch nicht in der Niederlage leben, wenn sein Herz voller Glauben ist. Was bestimmt dein Herz? Sicher kannst du von Zweifeln angegriffen werden, aber hauptsächlich lebst du im Glauben. Oder wenn du voller Zweifel bist, dann führst du ein Leben voller Zweifel. Nächste Frage. Wenn der Teufel schon durch das Kreuz besiegt ist, warum wirkt er noch unter uns? Antwort von Reinhard. Erst einmal muss ich etwas klarstellen. Erstens müssen wir klar wissen, Satan ist besiegt. Du bist nicht sicher, ob er besiegt ist, denn du fragst, wenn er besiegt ist. Er ist ganz klar besiegt. Du hättest besser gefragt, der Teufel ist schon besiegt, was aber ist mit seinen Angriffen, denen wir noch ausgesetzt sind? Pass auf! Du lebst immer, was dein Herz glaubt. Also, er ist besiegt. Und zweitens haben viele Dinge, die wir erleben, nichts zu tun mit dem Teufel. Ein Beispiel steht in Markus 7, 20 und 21, wo Jesus sagt, das Böse kommt aus euren Herzen. Böse Menschen tun böse Dinge, so einfach ist das. Wir geben Satan die Schuld für so vieles, anstatt zu sehen, dass die Menschen verantwortlich sind für ihr Handeln. Satan kann nichts tun, wenn die Menschen sich entscheiden, nicht auf ihn zu hören, auch nicht durch Ungläubige. Epheser 2 gibt uns eine klare Antwort. Ihr wart tot in euren Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst lebtet, als Satan eure Gedanken bestimmte. Es ist klar, Satan flüsterte uns Gedanken ein, aber es war unsere Entscheidung, böse Dinge zu tun. Satan tut diese bösen Handlungen nicht selbst. Stellen wir uns vor, genau jetzt wirft Satan einen Feuersee auf die Erde. Alles geht kaputt, auch dieses Haus hier. Es bleiben ein paar Menschen übrig. Würde die Erde plötzlich ein besserer Ort werden? Nein, denn wenn die Menschen böse bleiben, bleibt ihr Handeln böse. Wenn Jesus einst regiert und die Menschen ihm und seiner Herrschaft hingegeben sein werden, wird eine Atmosphäre von Frieden herrschen. Schaut in den Garten von Eden. Alles war gut, aber die Menschen taten Böses. Wenn der Moment kommt, wo Jesus seine Herrschaft antreten wird, wird die ganze Welt sehen, wie Jesus erhöht ist. Dann wird die Welt sich ihm hingeben und ihm die Ehre geben, und er wird regieren. Das können wir in unseren Familien und Gemeinden und in unserem Leben schon erleben, wenn wir uns ihm ganz hingeben. Der Teufel tut keine bösen Dinge in meinem Leben. Ich entscheide und handle. Viele Menschen wissen nicht um ihre eigene Einstellung. Sie geben einfach für alles Böse dem Teufel die Schuld. Denn das ist einfach. Aber es ändert sich nichts. Fangt an, das zu lernen. Wenn ich in mein Leben schaue und die volle Verantwortung für meine falschen Gedanken und Handlungen übernehme, wird sich etwas ändern. Ich nenne euch ein Beispiel. Reinhard, ich wollte auf diese Konferenz, ich wollte Gott dienen. Nun ist mein Auto kaputt. Satan widersteht mir. Ich antworte dir zwei Dinge. Erstens, Autos sind nicht für die Ewigkeit bestimmt. Technische Dinge gehen halt kaputt. Das gilt auch für Christen, so einfach ist das. Zweitens, du planst, zu dieser Konferenz zu fahren und Gott zu dienen. Du weißt nicht, dass dein Auto kaputt gehen wird, aber es kann sein, dass du irgend so einen kleinen Gedanken hast. Ich glaube, dass der Glaube deines Herzens so stark ist, dass dadurch negative Dinge geschehen können. Die übernatürliche Welt funktioniert aufgrund geistlicher Gesetze. Und wenn du mit deinem Herzen etwas glaubst, erschaffst du geistliche Wirklichkeiten, negative oder positive. Wenn du negativ denkst, geschieht das Negative. Wenn du positiv denkst, wird Positives bewirkt. Wir selbst verursachen, dass böse Dinge geschehen, weil unser Herz das glaubt. Noch ein Beispiel, der Zehnte. Wir glauben, wenn wir den Zehnten nicht geben, öffnen wir eine Tür für Satan in unserem Leben. Wir geben den Zehnten nicht, es geschieht etwas Schlimmes in unserem Leben und wir fühlen uns in unserem Glauben bestätigt. Gestern haben wir den ganzen Tag gearbeitet. Wir haben eine 11-teilige Serie über die Beziehung zu Gott aufgenommen. Jeder auf der Welt darf es kostenlos haben. Matthäus meinte dann, ich sollte öfter nach Sao Paulo kommen. Daniel antwortete, es war schon abends um 10 oder 11. Das war so kraftvoll, ihr solltet das wirklich regelmäßig machen und kostenlos weitergeben. Ich habe den Leitern meines Teams eine Nachricht geschrieben. Leute, ich möchte so etwas alle 3 Monate machen. Wir werden also alle 3 Monate einen kostenlosen Kurs aufnehmen für euch, mit biblischen Themen oder Antworten auf andere Fragen. Ich verspreche euch, wenn es kostenlos ist, kostet es wirklich nichts. Denn versteckte Kosten, das hasse ich. Ich möchte gern alles kostenlos anbieten, aber wir können manches nicht unentgeltlich anbieten, denn damit zahlen wir auch die kostenlosen Angebote. Das meiste, was ich mache, ist kostenlos, damit alle Zugang dazu haben. Die morgendliche Telegram-Andacht, 2 wöchentliche Nachrichten auf YouTube, 4 Lives pro Woche über Instagram. Nächste Frage. Eine praktische Frage. Wie kann ich negative Erinnerungen im Herzen loswerden? Antwort von Reinhard. Wenn du etwas aus deiner Erfahrung löschst, musst du es mit etwas anderem ersetzen. Wie geht das? Mit guten Dingen. Wenn du destruktive Erinnerungen im Herz hast, musst du lernen, gute Erinnerungen mit Jesus zu erleben, damit du sie damit ersetzen kannst. Ein praktisches Beispiel. Eine ganze Zeit lang arbeitete mein Vater sehr lang. Er sah mich nur morgens, wenn er mich zur Schule brachte. Abends war er lang weg, weil er so viel arbeitete. Ich erinnerte mich also daran, dass mein Vater für mich nicht präsent war. Das tat sehr weh. Ich musste das in Jesus verändern. Ich bat ihn, mir zu helfen, dass ich positive Erinnerungen statt der negativen habe. Gott schenkte mir die Erinnerung an die Freude meines Vaters, wenn er mit uns in die Ferien fuhr. Er zeigte mir, dass mein Vater arbeitete, um mit seiner Familie in den Urlaub fahren zu können. Ich erkannte, dass mein Vater so hart arbeitete, um für uns zu sorgen. So veränderte ich mein Herz. Ich löschte meinen hart arbeitenden und ständig abwesenden Vater mit einem Vater, der für uns sorgte. Jetzt habe ich die Sicherheit, dass er hart arbeitete, um für uns zu sorgen. Ich erzähle euch noch einen Gedanken aus dem neuen Herzbuch. Als ich es schrieb, hatte ich eine Erkenntnis darüber, dass man die Erinnerungen verändern kann. Gott erinnert sich an unsere Sünden nicht mehr. Wie macht er das? Er vergisst sie nicht. Gott vergisst nicht, sagt die Bibel. Wenn er sie nicht vergisst, wie kann er sich dann nicht an sie erinnern? Er verändert seine Erinnerung. Wenn er auf uns schaut, sieht er uns in Jesus. Er ersetzte die Erinnerung an die Sünde durch die Freude über Jesus. Das ist so kraftvoll. Nächste Frage. Wie kann ich mein Denken erneuern? Antwort von Reinhard. Hier geht es um Römer 12. Da steht das. Wenn die Bibel über das Denken spricht, meint sie nicht das, was wir zumeist unter Denken verstehen. Es geht nicht darum, das Richtige zu denken. Es geht darum, was das Herz denkt, wovon es überzeugt ist. Der Zusammenhang ist, wir sollen nicht wie die Welt denken, sondern unser Denken verändern. Die Welt denkt auf eine bestimmte Weise. Du aber sollst denken, wie Gott denkt. Immer wenn du das tust, veränderst du dein Denken. Nehmen wir Geld. Die Welt denkt in bestimmter Weise über Geld. Gott sagt, denke nicht mehr an Geld, wenn du Rechnungen zu bezahlen hast. Wenn ich das beherzige, werde ich Geld nie mehr so betrachten wie die Welt. Viele Christen haben eine sehr weltliche Art, über Geld zu denken. Das möchte ich nicht mehr. Ich frage Gott, wie denkst du über Geld? Und dann fülle ich mein Herz immer wieder mit Gottes Gedanken. Gott hat eine klare Meinung. Nehmen wir deine Arbeit. Du arbeitest, um ein besseres Leben zu haben. Du benutzt Menschen, um eine hohe Position zu erhalten. Gottes Meinung dazu lautet, alles, was du tust, tue, um Gott zu dienen. Also, wenn ich Gottes Meinung über ein Thema annehme, verändere ich mein Denken und lebe in Ähnlichkeit zu Jesus. Oder die Ehe. Ich bin der Mann, der Boss, der Patriarch. Sicher ist diese Auffassung abhängig von der jeweiligen Kultur. Du musst klar verstehen, in welcher Kultur ich auch lebe, das ist, was die Welt mich gelehrt hat. Dann frage, wie denkst du Gott über Mann und Frau? Einer diene dem anderen. Liebe ist das Wichtigste. Wenn ich das Denken der Welt zurückweise und Gottes Weise annehme, verändere ich mein Denken. Noch ein praktisches Beispiel. Es gibt im Dezember ein Herzveränderungswochenende in einem Hotel in São Paulo. Es ist ein schönes Hotel und wir haben viel Platz. Deshalb schlug mir der Manager vom Hotel vor, doch mehr Leuten Zugang zu meinem Seminar zu geben. Das lehnte ich ab. Ich begrenze die Teilnehmerzahl, auch wenn die Industrie dadurch weniger verdient. Ich werde 30% mehr Leute zahlen, als kommen werden. Reinhard, du bist so dumm. Du hast zu viel Raum. Nutze ihn. Nein, ich diene den Menschen so gut ich kann. Ich werde nicht mehr Leute annehmen, sonst kann ich ihnen nicht mehr gut dienen. Das Reich Gottes funktioniert nicht wie diese Welt. Jeden Tag, wo du dein Herz und dein Denken veränderst, umarmst du Gottes Sichtweise. Dann wird dein Denken erneuert. Danke fürs Zuhören.